SWR 2 Eckpunkt. Ein persischer Kohlhaas. Vom Kunststudium zum Kampf um Gerechtigkeit. Von Michael von Poser. An unerwarteter Stelle treffe ich frühere Studenten von mir, die inzwischen ein Stück ihres Schicksalswegs zurückgelegt haben. So ging es auch mit dem Perser Vatanka. Er trat mir in einer großen Teppichhandlung als Verkäufer entgegen. Eine beeindruckende Gestalt, der hochgewachsene Mensch im dunklen Anzug mit dem orientalisch gut geschnittenen Gesicht. Für das Teppichgeschäft schien er gemacht zu sein, was ich, als er noch Student war, nicht gedacht hätte. Mit feiner Überlegenheit beriet er die Kundschaft. Mir gab er diskret zu verstehen, dass ich günstiger woanders einkaufen könnte. Da kam mir mein Bonus als früherer Lehrer zugute. Ich stellte ihn mir als zukünftigen Direktor eines Teppichhauses vor. Was ich damals nicht wusste, sondern erst später von ihm erfuhr, war, dass er morgens, bevor er in seine Teppichhandlung ging, Zeitungen austrug und abends, wenn er mit dem Teppichverkauf fertig war, in der Kantine des Kurhauses für die Angestellten kochte. Er stammte aus Tebris in Nordpersien und war gewandt in vielen Dingen. Sein Vater betrieb in Tebris eine große Schneiderwerkstatt. Da der Vater, der 8 Kinder hatte, nicht in der Lage war, in seinen drittletzten Sohn, meinen späteren Studenten, groß zu investieren, fing der früh an, sich um sich selbst zu kümmern. Mit 13 arbeitete er in einer Schreinerwerkstatt und malte daneben Bilder, die er auch verkaufte. Eigentlich war sein Lebensplan, Maler zu werden. Weil er in Tebris nicht vorwärts kam, begab er sich in die Türkei, um da Kunst zu studieren. Das funktionierte auch nicht richtig, deshalb kam er nach Deutschland. Von zu Hause erhielt er keinen Pfennig. Wo er war, musste er für sich selber aufkommen. Er absolvierte das Studienkolleg. Das Hauptstudium konnte er nicht zu Ende führen, weil eben Geld verdient werden musste. Er beherrschte die verschiedensten Metiers und arbeitete auf 16 Stunden am Tag. Ich verlor ihn für ein paar Jahre aus den Augen. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft, die eigentlich nicht für exotische Sachen gemacht ist, gab es die Neueröffnung eines China-Hauses. Neugierig betrat ich das Geschäft, dessen Schaufenster schon viel versprach, und fand meinen Studenten Vatanka inmitten chinesischer Teppiche, Kleinmöbel, Vasen und Bilder als Geschäftsführer. Er war dicker geworden. Die breit lächelnde Gemütlichkeit des chinesischen Kleinkapitalisten stand ihm zu Gebote, sicher aus dessen Schlauheit. Ich wollte von ihm wissen, weshalb er sich als Perser für China entschieden hatte. Die Ruhe, die von den künstlerischen Arbeiten der Chinesen ausgehe, habe ihn dazu bewogen, sagte er. Da ich immer auf der Jagd nach chinesischen Dingen bin, teilte ich ihm meine diesbezüglichen Bedürfnisse mit und er beschaffte alles mit Zauberhand. Pinsel, Tusche und Tuschstein und vor allem Teppiche. Er fuhr mit mir zu einem China-Großhandel in Karlsruhe. Dort durchschritten wir die Hallen mit den antiken Möbeln, Paravents und Haufen von Seidenteppichen und wenn ich mich für etwas entschieden hatte, nahm er den türkischen Inhaber des Hauses beiseite und handelte den Preis auf unvorstellbare Tiefen herunter. So ging das eine Weile. Aber plötzlich war das China-Haus verschwunden. Wieder verlor ich meinen Studenten aus den Augen, um ihn dann, ein paar Straßen weiter, in alten Ladenräumen als Betreiber eines rein persischen Teppichhandels wiederzufinden. Ich fragte ihn erst gar nicht nach den Gründen dieser neuerlichen Veränderung. Manchmal störte ich ihn hinter einem Teppichhaufen in seinem Mittagsschlaf auf und wir plauderten über seine Erlebnisse und gemeinsame Bekannte im Viertel. Er erzählte mir von seinen ungewöhnlichen Geschäftspraktiken, wie er in schlechten Teppichjahren und bei mörderischer Konkurrenz trotzdem seine Ware los wurde. Er war erfindungsreich an Tricks, die ihn als Tebriser Schelm zeigten. Beispielsweise benutzte er einen antiken Teppich als Lockmittel und verkaufte den herbeiströmenden Interessenten weniger bedeutsame Stücke aus seiner Sammlung. Oder er legte einer Kundin verschiedene Teppiche zur Auswahl vor, von denen er aber nur einen hergeben wollte. Wenn die unsichere Kundin dann, wie vorauszusehen, die Stücke zu Hause ihrem Mann zeigen und im Ensemble ihrer Wohnung ausprobieren wollte, dann trug er zuerst den Teppich hoch, den er wirklich verkaufen wollte, und machte dabei ein solches Theater mit Schweißausbrüchen, Atemnot und Herzattacke, dass die erschrockene Kundin auf die Vorführung weiterer Teppiche verzichtete. Er kam überall herum, machte seine Menschenstudien und hatte eine Kenntnis von unserer Stadt und ihren Bewohnern, die meiner etwa gleichkam. Weil das Haus, in dem er den Laden gemietet hatte, einer städtischen Gesellschaft gehörte, besaß er auch eine gewisse Einsicht in kommunalpolitische Zusammenhänge. Eine Zeit lang war ich im Ausland, und als ich zurückkehrte, gab es Fatankas persischen Teppichhandel nicht mehr. Er hat mir später einmal erzählt, dass seine persischen Lieferanten ihn zur Aufgabe des Geschäftes veranlasst hätten, dass ein Khomeini-Anhänger gewesen, die ihn durch ihr freches Auftreten geärgert hätten. Außerdem seien sie zur Gebetszeit mitten in seinem Laden auf die Knie gegangen und dieses Schauspiel habe man von draußen durch die Fenster sehen können. Wie dem auch sei, Fatanka hatte sich entschlossen, aus dem Teppichgeschäft einen Imbiss zu machen. Als ich ihn wieder traf, hatte er schon mit ungeheuren Kosten umgebaut. Das Restaurant hieß Happy Burger. Er briet unten im Keller Hühnchen, Hamburger und eben Happy Burger. Ungeheure Mengen von Pommes frites kamen aus einer Frittieranlage. Ich bin kein Freund von Schnellgerichten dieser Art, aber weil es eben Fatanka war, der da kochte und brutzelte und in den kundenarmen Zeiten Geschichten von den kuriosen Gästen seiner Brateria und von seinen hoffnungslos unfähigen Hilfskräften im Geschäft erzählte, fand ich mich eben doch oft abends zur Plauderstunde im Happy Burger ein. Ich wurde Zeuge einer bedenklichen Veränderung an Fatanka. In den Anfängen seines Imbisses war er ganz dienstfertiger und jovialer Wirt und Koch. Dann wurde er fahrig, magerte ab, bekam etwas Kummerzerfurchtes, Kopfhängerisches, Zahnlückiges. Er ähnelte überhaupt nicht mehr dem wohlgenährten, glatthäutigen, vornehmen Teppichhändler von einst. Ich wusste, ich durfte ihn nach den Ursachen dieser Verwandlung nicht fragen. Wenn er nichts verraten wollte, würde er nur Rätselworte von sich geben und sich in sein orientalisches Seelengeheimreich zurückziehen. Er kam von sich aus mit der Sache heraus. Er hatte gravierende Schwierigkeiten mit der Vermieterin des Geschäftes, der städtischen Wohnungsgesellschaft oder eigentlich mit deren Geschäftsführer. Weil er so große Investitionen getätigt hatte, war er einige Monate mit der Miete in Rückstand geraten. Er hatte um Stundung gebeten, die war ihm auch gewährt worden, und er zahlte den Rückstand ab. Der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft hatte ihm aber deutlich gemacht, dass er ihn loswerden wollte. Er schikanierte ihn, schickte ihm prospektive Nachmieter in den Happy Burger, stellte pausenlos Nachforderungen, schnüffelte schon morgens um das Anwesen und in der Garage herum, bis Fatanka ihm das untersagte. Dann kam es noch dicker. Der Geschäftsführer präsentierte einen von mehreren Nachbarn unterschriebenen Protestbrief, in welchem Fatanka beschuldigt wurde, Müll im Treppenhaus zu deponieren, Frauen zu belästigen, sich im Hof des Hauses zu entblößen und so fort. Das waren Erfindungen und einige Unterschriften waren nachweislich gefälscht. Ich ging mit diesem monströsen Schreiben zur Wohnungsgesellschaft und fragte den Geschäftsführer, was er sich dabei denke, mit absurden Behauptungen und gefälschten Unterschriften gegen meinen früheren Studenten vorzugehen und als abgesicherter Angestellter einen selbstständigen Geschäftsmann ruinieren zu wollen. Der Herr Geschäftsführer bekam einen roten Kopf, klärte nichts auf, sondern wurde frech. Ich schaute ihn mir bei dem Wortwechsel genau an. Das war eine skrupellose Charge, zweifellos zu Gemeinheiten befähigt. In diesem besonderen Fall kam noch etwas dazu, ein Hass, nämlich ein Hass auf meinen Fatanka. Dieser Hass war mir unerklärlich. Die Wohnungsgesellschaft hatte es mit unzähligen Mietern zu tun. Eine Zeit lang war sie auch im Besitz des Hauses gewesen, in dem ich wohnte, und hatte es verkommen lassen. Den Geschäftsführer hatte ich nie zu sehen bekommen. Warum kaprizierte der sich so auf meinen Fatanka? Eine irrationale Angelegenheit. Jedenfalls hatte das Schicksal hier in der Person des Geschäftsführers einer Wohnungsgesellschaft meinem persischen Studenten den Gegner seines Lebens präsentiert. Und wie sich zeigen sollte, fasste Vatanka das auch so auf, nämlich als Zweikampf zwischen ihm und seinem Quälgeist. Vielleicht war sich Vatanka zu dem Zeitpunkt noch nicht im Klaren darüber, wohin ihn die Auseinandersetzung führen würde, denn im Augenblick hatte er alle Hände voll zu tun, sich zu wehren, sein Geschäft zu verteidigen. Er hatte noch keine Muße, Vergeltungsmaßnahmen zu ersinnen. Ich überlegte, wie ich Vatanka helfen könnte. Ich versuchte es erst über das Rathaus. Da gab es einen Bürgerreferenten, der für die Beratung von Bürgern bei Willkürmaßnahmen der Ämter zuständig war. Er speiste mich mit ausweichenden Reden ab und stellte sich in der Sache ganz auf die Seite seines Parteifreundes, des Geschäftsführers der Wohnungsgesellschaft. Dann redete ich mit dem städtischen Dezernenten, der im Vorstand der Wohnungsgesellschaft saß, einem flüchtigen Bekannten aus früherer Zeit. Der war auch von der gleichen Partei wie sein Geschäftsführer. Anfangs tat er so, als ob er gerecht verfahren wolle und erklärte dann nach viel hin und her, es sei nichts zu machen. Blieb nur die Zeitung, die gelegentlich solche Fälle aufgriff, wenn nämlich ein bisschen Skandal dabei war. Bevor ich diesen Schritt unternahm, sprach ich ausführlich mit Vatanka darüber. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass man, wenn man in Deutschland Erfolg haben will, die Gesetze auf seiner Seite haben muss und dass man, wenn man an die Öffentlichkeit geht, sicher sein muss, dass man sie auf seiner Seite hat. Jemand so warm von etwas Abstraktem wie Gesetzen reden zu hören, war meinem Vatanka ungewohnt, aber er versicherte mir, er habe nichts Ungutes zu verbergen. Also informierte ich die Zeitung, und es erschien ein Artikel ganz in unserem Sinn, mit einem Foto von dem unglücklichen Vatanka vor seinem gefährdeten Schnellimbiss Happy Burger. Am nächsten Tag meldeten sich über Rechtsanwalt in derselben Zeitung wütend die Besitzer meines Nachbarhauses, wo Vatanka sein Fachgeschäft für chinesische Artikel gehabt hatte. Sie hätten auf dem Zeitungsfoto einen lange von ihnen gesuchten Betrüger wiedererkannt. Vatanka habe auf ihren Mietvertrag eine gefälschte Unterschrift gesetzt, eine Person erfunden, um sich den Forderungen des Mietvertrages zu entziehen und sei dann unter Hinterlassung hoher Mietschulden verschwunden. Ich rief Vatanka an und bat ihn um Aufklärung. Er stammelte, die Vorwürfe seien unbegründet. Er habe weder eine Unterschrift gefälscht, noch Mietschulden hinterlassen. Seine Beteuerungen überzeugten mich nicht. Ich sagte ihm, bevor er die Sache nicht durch Beweise widerlegt habe, könne ich ihm nicht mehr helfen. So verblieben wir, und er verschwand wieder aus meinem Gesichtskreis. Der Happy Burger wurde geschlossen. Die Räume blieben mehrere Jahre unvermietet. Offenbar brauchte die Stadt die Mieteinnahmen nicht. Was in jener Zeit mit Vatanka geschah, habe ich später erfahren. Er trat eine Höllenfahrt an. Der Gerichtsvollzieher vertrieb ihn aus seinem Schnellimbiss, den er nicht verlassen wollte. Was er mit viel Geld eingebaut hatte, musste er auf eigene Kosten wieder ausbauen. Rechnung über Rechnung wurde ihm, der kein Geschäft mehr hatte, zugestellt. Die Besitzer des anderen Hauses klagten ihn wegen Unterschriftenfälschung und dann noch wegen Prozessbetrugs an. Seine Wohnung wurde von Kriminalbeamten durchsucht. Er zweifelte an sich. Er wurde krank. Eine Zeit lang lag er auf der Krebsstation. Es war kein Krebs. Es war ein psychischer Zusammenbruch. Dann rappelte er sich inmitten mehrerer Gerichtsverfahren langsam wieder auf. Er musste Geld verdienen. Zu einer neuerlichen Geschäftsgründung hatte er weder das Kapital noch die Kraft. Er tat sich auf Flohmärkten um, kaufte und verkaufte, wobei sich das Auge des ewig verhinderten Malers in ihm bewährte. Es war auf einem Flohmarkt, wo ich ihn nach langer, langer Zeit zufällig wieder traf. Sein Aussehen hatte sich wiederum vollständig verändert. Er trug eine schwarze Lederjacke, sein faltig gewordenes Gesicht war düster, in den Augen hatte er etwas Fanatisches. Er sprach in dunklen Ausdrücken davon, wie er sich an dem Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft rächen würde, den er als diabolischen Regisseur seines Unglücks betrachtete. Er war überzeugt, dass dieser böse Feind ihm auch die Kläger in der anderen Sache auf den Leib gehetzt hatte. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zur Demonstration seiner Absichten einen blinkenden Dolch aus der Innentasche seiner Lederjacke gezogen hätte. Ich empfahl ihm, Kleists Michael Kohlhaas zu lesen, um sich von der Rachelust zu heilen, und trug ihm zum selben Zwecke ein bisschen Lebensphilosophie vor, die jedoch keinen Eindruck auf ihn machte. Ich habe ihn danach, da und dort auf Flohmärkten oder bei Antiquitätenhändlern flüchtig gesehen, und es schien mir, dass sein Aussehen sich langsam verbesserte. Er hatte bei solchen Gelegenheiten schöne Gegenstände in der Hand. Ein Marienbild oder ein Porzellankännchen. Der Umgang mit solchen Arbeiten vermenschlicht ja auf jeden Fall. Ich war froh, dass er wieder Tritt zu fassen schien. An seine Rehabilitierung glaubte ich nicht. Dann rief er mich eines Mittags an und war heiter und gut gelaunt am Telefon. Er kam vom Gericht, wo er überhaupt viel Zeit verbrachte. In der Sache mit der Unterschriftenfälschung war das Urteil ergangen. Nach einer Reihe von Zeugenvernehmungen und der Einholung von graphologischen Gutachten war vollkommen klar, und der Richter hatte auch in aller Deutlichkeit so entschieden, dass die Vorwürfe gegen Vatanka jeder Grundlage entbehrten. Er hatte keine Unterschrift gefälscht, keinen Doppelgänger erfunden und auch keine Mietrückstände hinterlassen. Wir verabredeten uns zum Tee. Ein aufgeräumter Vatanka erschien. Wir sprachen das Geschehen der letzten Jahre durch. Vatanka war nicht mehr in der Defensive. Er war zum Angriff übergegangen. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, hatte er sich zunächst gründlichst über seinen Gegner informiert. Er wusste, wie der zum Geschäftsführer geworden war, was er vorher gemacht hatte, wer seine Förderer waren, wo er wohnte, in welchen Lokalen er verkehrte, in welcher städtischen Wohnung seine Tochter bei zu geringer Miete wohnte. Bei seinen ersten Gegenmaßnahmen hatte Vatanka sich vergaloppiert. Er hatte Briefe mit Anklagen gegen seinen Feind versandt und andere geschädigte Mieter zusammengerufen und in der Versammlung seine Vorwürfe vorgetragen. Der Geschäftsführer verklagte ihn wegen Beleidigung. Vatanka wurde in einem Schnellverfahren dazu verurteilt, einen Monat lang auf einem Sportplatz zu arbeiten. Er wässerte dort den Rasen und rächte den Sand. Bei diesem ersten Geplänkel mit seinem Gegner hatte er den Kürzeren gezogen. Aber er hatte vor Gericht auch keine Gelegenheit gehabt, seine Vorwürfe zu beweisen. Die Vorwürfe gingen dahin, dass der Geschäftsführer nachträglich von Hand den Mietbetrag verändert, Unterschriften von Nachbarn gefälscht und falsche Rechnungen gestellt habe. Beispielsweise sollte Vatanka für das Entfernen einer Holzdecke aufkommen, die gar nicht entfernt wurde. Inzwischen ist nämlich der Happy Burger mit anderer Geschäftsführung wieder eröffnet worden. Vatanka hat sich in den Räumen umgesehen und Fotos gemacht. Er ist vorsichtiger und gründlicher geworden. Er recherchiert nicht nur, er studiert die Gesetze. Er hat seinerseits Anklage erhoben. Es dauert lange, bis es in solchen Angelegenheiten zur Verhandlung kommt, aber er hat es auch nicht mehr so eilig. Sein Gegner ist seit einiger Zeit nicht mehr im Amt, er ist pensioniert. Das hindert Vatanka nicht, ihn weiter zu verfolgen. Das Umkreisen des Gegners kostet Geld und Zeit, aber die nimmt er sich eben. Er hat sein Geschäft verloren und ist öffentlich als Betrüger bezeichnet worden. Er will Gerechtigkeit, er will seine Rehabilitierung. Er malt wieder. In einem stillen Raum in der Altstadt hat er eine Staffelei stehen, an der arbeitet er und das gibt ihm Kraft. An große Geschäfte denkt er nicht mehr. Er will sein Auskommen, nichts weiter. Er arbeitet nicht mehr 16 Stunden am Tag. Ich sehe es ihm an, wie viel gelassener als früher er ist, wie viel besser es ihm geht. Ein Stück vom schelmischen Tebrüsser ist wieder zum Vorschein gekommen. Vatanka kann lachen. Und er hat noch einen neuen Zug dazu gewonnen. Er spricht wortreich in großen Bögen, fast schon wie ein rhetorisch begabter Rechtsanwalt. Von seiner eigentlichen Sache schweift er nie ganz ab. Er will Gerechtigkeit, gleichgültig wie lange es dauert. Dieser Plan schenkt ihm Freude und Energie. Vorher, sagt er, habe er aus Verzweiflung gekämpft, jetzt kämpfe er aus Vergnügen. Zu Hause studiert er mit Lust seine Akten, riesige Mengen davon haben sich angesammelt. Fast täglich geht er bei Gericht vorbei und holt sich weiteren Rat. Aus der Ferne umspinnt er seinen Gegner, den er nicht aus den Augen lässt. Zu der Mieterversammlung, die er organisiert hatte, war der Gegner uneingeladen gekommen und wollte dort in eigener Sache das Wort ergreifen. Das untersagte Vatanka ihm, wie er mir mit Entzücken über die Reglementierung des Reglementierers berichtet. Er forderte ihn immer wieder auf, sich bei den Platten mit Snacks, bei den Getränken zu bedienen. Sprechen dürfe er nicht. Aber essen und trinken solle er. Er solle gefälligst den Mund halten und es sich gut sein lassen. Nichts wäre Vatanka schrecklicher, als dass der pensionierte Geschäftsführer stürbe, ehe er ihn zur Rechenschaft gezogen hätte. Er wünscht ihm Gesundheit, langes Leben, damit er ihm erhalten bleibt. Der Gegner soll in der Stadt herumlaufen, in den Lokalen herumsitzen, mit seinen Parteifreunden schwätzen, sich sicher fühlen und dabei taktische Fehler machen. Vatanka beobachtet ihn aus der Ferne. Vatanka kommt viel herum. Vatanka hört viel. Vatanka hat mehrere Rechtsanwälte in der Sache beauftragt. Vatanka wird keine Ruhe geben. Der Gegner, der ist nun sein eigentlicher Lebensinhalt. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Ein persischer Kohlhaas vom Kunststudium zum Kampf um Gerechtigkeit von Michael von Poser. Morgen um 10.05 Uhr in SWR 2 Eckpunkt Beziehungsweisen, wie Kinder Bezogenheit lernen von Susanne Pölchau.